money rain trillionaires, yeah, yeah. Baby, jede Nacht Party auf ner Segeljacht. Money rain trillionaires, yeah, yeah. International und Kreise mit nem Jet die Welt. Ladies stehen auf den Status, den Porsche, die Yacht, yeah. Den Dom Perignon und Amor de Brignac, hey. Den Flug über den Ozean, den Privatstrand. Deutsche Rapper kiffen währenddessen auf der Parkbank. Mastercard, Gold, auf den Gucci Store leer. Chille mit der Chicken Pool, Groupie Love, yeah. Money Rain, Trillionaire, wir sind rich people. Dollar Bills in the air, lass uns mitfliegen. Sex in the sky, Baby Champagne und Gin Shower. Der Flug geht aufs Haus, Twin Tower. Dressed in Armani, ready, John Rapper crash in die Party. Heavy, number one Rapper. Scheiß auf die Charts, ich vergnüge mich mit It-Babes. Die süß sind wie Milchshake. Money Rain, Trillionaire, Kodak. Was Lacoste die Welt, spiel keine Rolex. Baby, jede Nacht Party auf ner Segeljacht. Money rain trillionaires, yeah, yeah. International und Kreise mit nem Jet die Welt. Landebahn vor der Einfahrt, Jet Charter, Strandvilla Malibu wie Jay Carper. Gib im Lamborghini Speed, Garten voller Black Retriever. Wir sind die neuen Nachbarn, Hyper Angelina, Sex mit Adriana Lima. Tequila Sunrise, wähle mit den Dollars und warte bis einer anbeißt. Money Rain Trillionaire, I'm a rich man, wackel mit der motherfucking Silicon S. Okay, Chuck Taylor, Tank Top Player, Daddy Girls in der Sonne, Body Rock, ey yeah. Rich as fuck, aber kein Illuminati, komm mit auf den Spritz, Dugatti. Steck in den Minijet, überquer den Globus. Money Rain Baby, füll den Pool mit Shampoos. Kill die Hausbar, köpf den Desperados. Alle meine Jungs kommen in einem Black Gala. Yeah. Money rain trillionaires, yeah. Baby, jede Nacht Party auf ner Segeljacht. Money rain trillionaires, yeah. International, Kreise mit nem Jet die Welt.